D-Radio Wissen. Grünstreifen. Wir haben eben auf Facebook einen Post veröffentlicht, einen noch nie dagewesenen Post. Nicht so wie sonst alle immer bei Facebook nach dem Motto, guckt mal, wie geil wir sind heute. Nein, wir haben geschrieben, heute ist ja alles zum Kotzen. So haben wir ihn genannt und ich gucke auch so. Das alles hat nur einen Sinn und Zweck. Ich will euch gute Laune machen. Es gibt eine neue Studie, die sagt, Facebook macht traurig. Einmal wegen Neid, weil die meisten Posts einfach tatsächlich einem suggerieren, wie vermeintlich langweilig das eigene Leben ist. Und zweitens aus ganz anderen Gründen. Das weiß Christiane Sayoklu, die das an der Uni Innsbruck erforscht hat. Haben Sie heute schon Facebook gecheckt? Nein, heute noch nicht. Gestern auch nicht. Es ist auch schon etwas länger her, dass ich das letzte Mal Facebook gecheckt habe, denn ich bin nicht mehr bei Facebook. Aber jetzt nicht wegen Ihren Ergebnissen? Nein, das ist ja schon länger her. Ich habe in Köln studiert und das war noch zu dieser Zeit. Da habe ich mich dann irgendwann mal abgemeldet, weil ich das Gefühl hatte, es bringt mir nicht viel. Warum macht Facebook traurig? Also, so wie wir das finden, macht es traurig oder senkt die Stimmung generell, weil es als etwas Sinnloses angesehen wird. Also wenn man danach fragt, wie sinnvoll, wie nützlich, wie sehr als Zeitverschwendung hast du das empfunden, Facebook, dann sagen die Leute, dass es deutlich sinnloser ist als zum Beispiel, wenn sie vorher das Internet benutzt haben, generell ohne soziale Netzwerke. Und dieser Effekt, also die Tatsache, dass sie das als sinnlos erachten, erklärt, warum sie danach eben schlechter Stimmung sind. Jetzt ist ja Facebook nicht gleich Facebook. Man kann da blöd rumhängen und fremde Profile stalken oder man kann tatsächlich mit echten Leuten kommunizieren. Haben Sie da einen Unterschied gemacht? Wir sind dabei, das zu erforschen. Wir haben bisher aber nur vorläufige Daten. Es sieht aber so aus, als wäre es in der Tat dieses passive Browsen, was als sinnlos erachtet wird. Hingegen, wenn man kommuniziert, dann scheint es sinnvoller zu sein als das Browsing. Aber zumindest scheint das Browsing so das zu sein, was den Sinnlosigkeitseffekt sozusagen antreibt. Und es gibt auch einfach schon sozusagen Nutzungsdaten, die von Facebook kommen oder die auch andere Forscher im Labor untersucht haben, die gezeigt haben, dass über 70% der Aktivitäten tatsächlich das Browsing sind. Ist da auch eine Portion Neid dabei, also wenn man so die Leute sieht, was die alles Tolles machen gerade? Es gibt durchaus Ergebnisse, die zeigen, dass vor allem das Anklicken von Bildern Neid hervorruft. Wenn man sich die Urlaubsbilder und dergleichen ansieht, dass man dann sozusagen Neid empfindet und danach dann auch eine geringere Lebenszufriedenheit. Warum gehen wir trotzdem immer wieder auf Facebook dann? Ja, also das ist eine Frage, die wir versucht haben, auch in unseren Studien zu beantworten. Und es sieht ganz danach aus, dass wir erwarten würden, dass Facebook die Stimmung hebt und deswegen auf Facebook gehen. Wir haben die Leute gefragt, was glaubt ihr, wenn ihr jetzt da 20 Minuten auf Facebook surft, wie geht's euch danach? Und die glauben, dass es ihnen besser geht als vorher, vor den 20 Minuten auf Facebook. Und was wir finden, ist natürlich, dass es ihnen schlechter geht. Also wir finden den gegenteiligen Effekt. Und das heißt, man verschätzt sich in Bezug auf die emotionalen Konsequenzen, die diese 20 Minuten auf Facebook jetzt in unserem Beispiel haben. Und wenn man natürlich was anderes erwartet und dann auf Basis seiner Erwartung handelt, das ist ja nur logisch, dann erklärt das zumindest, warum man immer wieder online geht. Wir machen ja heute bei Facebook einen bewusst schlechtlaunigen Post. Also ich zieh deine Fresse und schreib auch, dass irgendwie alles scheiße ist. Würde das Leuten jetzt bessere Laune machen, die das lesen? Da kann ich nur vermuten. Ich glaube, das hängt sehr davon ab, was diese Leute von ihnen halten. Also die sie nett finden, die empfinden vielleicht Empathie und sind dann auch traurig. Und andere, die sie nicht so gerne mögen, aber wie ja so oft trotzdem auf Facebook mit ihnen befreundet sind und das sehen, empfinden vielleicht so etwas wie Schadenfreude. Eine Seite macht man mal glücklich, die andere nicht. Schaut mal auf unsere Facebook-Seite. Auf unserem Post müsst ihr nicht neidisch sein. Also D-Radio Wissen macht nicht traurig. Und schreibt gerne, ob ihr jetzt alle happy seid. Und wehe, es beleidigt mich jemand wegen meiner dicken Brille. D-Radio Wissen. Grünstreifen.